Du hast eine Studie zum Atomwaffenverbotsvertrag, nuklearer Teilhabe und Tornado-Nachfolgern veröffentlicht, jetzt Ende Januar. Was ist da dieser Atomwaffenverbotsvertrag? Ja, unmittelbarer Anlass war tatsächlich, dass dieser Atomwaffenverbotsvertrag am 22. Januar tatsächlich in Kraft getreten ist. Er ist es das tatsächlich auch ohne, dass alle über Atomwaffen offiziell oder inoffiziell verfügenden Staaten unterzeichnet hätten oder auch, dass auch nur irgendein NATO-Staat unterzeichnet hätte, inklusive Deutschland. Das heißt, vorangetrieben wurde das eben eigentlich hauptsächlich von Nicht-Atomwaffenstaaten, die nicht aus dem Westen auch kommen. Interessanterweise bis auf Österreich, was sich da mit dahinter geklemmt hat. Und vor allem natürlich von der ICAN-Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Der ist deswegen am 22. Januar in Kraft getreten, weil vertragsgemäß der Vertrag 90 Tage nach der Ratifizierung durch den 50. Staat sozusagen dann in Kraft tritt und damit auch bindend rechtlich wird. Und das ist eben am 22. Januar geschehen. Und dieser Atomwaffenverbotsvertrag, der ist schon auch spannend, weil er relativ ja, weitreichende Verbote für die unterzeichnenden Staaten beinhaltet, was Atomwaffen anbelangt. Also man darf Kernwaffen nicht nur besitzen, sondern man darf sie auch nicht versuchen zu entwickeln, zu erproben, erzeugen, herstellen, was auch immer. Vor allem darf man sie eben aber auch nicht an andere weitergeben und man darf sie vor allem auch nicht auf seinem Gebiet stationieren. Und das ist natürlich ein wesentlicher Grund, warum Deutschland diesen Vertrag eigentlich über die komplette Anbahnungsphase versucht hatte zu torpedieren und ihn schlussendlich auch nicht unterzeichnet hat. Der ist ausgegangen, dieser Atomwaffenverbotsvertrag, von einer Kampagne, die aus der Friedensbewegung kommt. Also eigentlich eine ganz erfolgreiche Geschichte, oder? Es ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Geschichte, weil diese Versuche, irgendwie zu einer vertraglichen Regelung wiederzukommen im Atomwaffenbereich, ja auch dadurch motiviert waren, weil das, was mal klassische Rüstungskontrolle war, dass sich die USA und Russland wenigstens so einigermaßen immer auf so kleine Trippelschritten auf Abrüstungssachen geeinigt hatten, das ist ja in den letzten 20 Jahren immer brüchiger geworden. Das heißt, ein wichtiger Abrüstungsvertrag im Atomwaffenbereich nach dem anderen, vom ABM-Vertrag Raketenabwehr über den INF-Vertrag für Mittelstreckenraketen, ist im Prinzip über die Wupper gegangen. Und zuletzt stand ja dann auch der neue Startvertrag für strategische Langstreckenwaffen im Atomarbereich auf der Kippe. Der wurde jetzt zwar verlängert, aber von irgendwelchen Abrüstungsmaßnahmen, also dass man nur entfernt in Richtung einer Reduzierung kommen würde, sind diese Staaten gerade weit entfernt und deswegen war die Idee, glaube ich, auch richtig und charmant, zu versuchen zu sagen, dass andere Staaten da ein Zeichen setzen müssen und mit diesem Vertrag ein bisschen Druck auch aufbauen, dass die Atomwaffenstaaten ihrer eigentlich im nuklearen Nichtverbreitungsvertrag enthaltenen Verpflichtungen, nämlich schrittweise zu einer Abrüstung und auf Null Atomwaffen zu kommen, dass sie dem auch irgendwann vielleicht mal nachkommen. Also tatsächlich ist es ein Stück weit natürlich ein wichtiger Erfolg auch von der Friedensbewegung, die da sich mit engagiert hatte. Und wenn ich jetzt auf die Seite von ICAN Deutschland gucke, die 2017 hat ICAN den Nobelpreis gekriegt, dann steht da, 51 Staaten hätten bisher ratifiziert. Was sind denn das dann so für Staaten? Du hattest es so ein bisschen angedeutet, keine NATO-Staaten. Wer ist da also aktiv dabei? Ja, wie gesagt, man könnte es vielleicht zusammenfassen als das, was früher mal als blockfreie Staaten auch gegolten hatte, außer denen, die Atomaspirationen haben, und natürlich Staaten einfach aus dem globalen Süden, viele afrikanische Staaten etc. Das umreißt es ein bisschen. Wobei man natürlich explizit auch sagen muss, natürlich auch Russland und China zum Beispiel haben diesen Vertrag nicht unterzeichnet. Es ist in jedem Fall auch ein Versuch eben derjenigen Staaten, die auch gar nicht beabsichtigen, perspektivisch sich über Atomwaffen zu verschaffen, irgendwie sich da auch zusammenzuschließen und ein starkes Gegensignal zu setzen. Und der Vertrag ist nun in Kraft getreten. Wie geht's da jetzt weiter? Ja, im Prinzip geht es so weiter, dass der Vertrag jetzt für die Staaten, die ihn ratifiziert haben, bindend ist. Das ist der erste Erfolg. Der zweite Schritt ist natürlich, dass eigentlich jetzt versucht werden sollte, das dicke, dicke, dicke Brett zu bohren, Die Staaten, die bis jetzt eben außen vor sind, da ist Deutschland eben einer der wichtigsten Kandidaten, zu bearbeiten, dass sie vielleicht, das wäre jetzt, glaube ich, ein relativ weit entferntes Ziel, aber dass sie vielleicht entweder dem Vertrag beitreten oder dass man das Vertragswerk zumindest auch nutzen kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Instrument, um über die Forderung, dass Deutschland da gefälligst beitreten soll, irgendwie auch in die Debatte über ja, die Rolle von Atomwaffen in Deutschland und Deutschlands Rolle über Nuklearwaffen in der NATO insgesamt diskutieren zu können und das auch kritisch zu thematisieren, weil eigentlich hat diese Rolle Deutschlands in diesem Atombereich in der Bevölkerung keinen Rückhalt. Sie wird aber eigentlich auch nicht groß thematisiert. Da könnte natürlich dieser Atomwaffenverbotsvertrag, für den es eine hohe Zustimmung eigentlich gibt in der Bevölkerung, ein Vehikel dafür auch bieten und eine Möglichkeit. Das kann für Deutschland gelingen oder gemacht werden, aber natürlich auch für alle anderen Staaten, die sich diesem Vertrag im Augenblick nicht anschließen wollen. Wie kann dieser Vertrag auch ein Brückenbauer sein zwischen den unterschiedlichen Friedensbewegungen in den unterschiedlichen Regionen der Welt? Naja, er war ja im Prinzip schon ein Brückenbauer. ICAN ist ja eine internationale Kampagne, das ist ja keine deutsche oder keine... Ne? Also insofern wurde da auf einem internationalen Kontext auch schon relativ erfolgreich zusammengearbeitet. Das scheint mir jetzt erstmal irgendwie da, glaube ich, aber auch das, was ausgereizt ist. Ich habe eher den Eindruck, dass was jetzt folgt, natürlich wieder Auseinandersetzungen und Kämpfe um die Rolle der einzelnen Länder im Bereich der Atomwaffen in den Ländern selber stattfinden müssten. Bei uns konkret eben eine Auseinandersetzung um die deutsche Rolle und hier vor allem um die deutsche Rolle in der sogenannten nuklearen Teilhabe. Und da gibt es jetzt Veränderungen bei der nuklearen Teilhabe und obendrein natürlich, dass die BRD nicht beitreten möchte, weil sie ja weiterhin diese nukleare Teilhabe machen möchte. Genau, das steht eigentlich im Zentrum, glaube ich, dieser deutschen Ablehnung, kann man es fast nicht sagen irgendwie. Also die deutschen Entscheidungsträger, wie man es so gerne nennt, sind schon spinnefeind gegenüber dem Vertrag. Einmal haben wir ja in Deutschland seit einigen Jahren wieder eine ziemlich gruselige Debatte, wo relativ einflussreiche Personen immer wieder mal fordern, entweder müsste sich Deutschland selber gleich Atomwaffen verschaffen, endlich, oder zumindest eine Europäisierung der französischen Atomwaffen anzustreben. Das hätte sich mit einer Unterzeichnung Deutschlands unter diesen Vertrag erledigt. Und zweitens hätte sich eben aber auch die nukleare Teilhabe erledigt. Und diese nukleare Teilhabe, vielleicht ganz kurz, was das ist, in 5 europäischen Ländern lagern, man weiß es nicht ganz genau, zwischen 150 und 200 US-Atomwaffen. In Deutschland in Büchel wahrscheinlich 20. Die werden gerade auch modernisiert. Das heißt, die werden mit Lenkwaffenfähigkeit ausgestattet etc. Und diese Waffen sind US-Atomwaffen. Die Verfügungsgewalt über diese Waffen, die Codes etc. verbleiben bei den USA. Aber im Ernstfall würden, so es zu einer Entscheidung kommen würde, würden diese Waffen mit deutschen Flugzeugen und mit deutschen Piloten dann in das jeweilige Ziel geführt. Das heißt, Deutschland ist eigentlich damit natürlich integraler Bestandteil auch atomarer Kriegsplanungen. Und weil Deutschland auch daran festhalten will, wird dieser Verbotsvertrag abgelehnt. Und in dem Zusammenhang ist es halt relativ wichtig zu wissen, dass es eine ziemlich harte Auseinandersetzung gibt eben um diese Rolle der deutschen Kampfflugzeuge und da um die Frage eben, ob die Tornados, die sind nämlich die Flugzeuge, die dafür vorgesehen sind, ob die modernisiert bzw. ersetzt werden. Hintergrund ist, die Tornado-Flugzeuge für die nukleare Teilhabe irgendwie der Bundeswehr, die wurden Anfang der 70er gingen die in Produktion. Das heißt, sie werden alt langsam und werden relativ teuer oder sehr, sehr teuer im Unterhalt. Will aber Deutschland die nukleare Teilhabe beibehalten, dann braucht es ein neues Flugzeug sozusagen. Und diese Debatte ist gerade ziemlich am Kochen, weil auch die SPD nicht so sonderlich begeistert davon war, da neue anzuschaffen. Das Verteidigungsministerium aber sich festgelegt hatte, dass es unbedingt neue Kampfjets will für die nukleare Teilhabe. Kostenpunkt zwischen 7 und 8 Milliarden. Im April 2020 hat es das Verteidigungsministerium beschlossen, mehr oder minder. Dann hieß es aber, dass die grundsätzliche Entscheidung für eine Ablösung der Tornados und für diese neuen Jets, F-18-Jets, erst nach der Bundestagswahl gefällt werden soll. Und was jetzt aber auffällt, ist, dass doch ziemlich Druck gemacht wird, diese Entscheidung, diese Grundsatzentscheidung, diese Milliardenschwere für neue US-Kampfjets für die nukleare Teilhabe, möglichst noch vor der Wahl, Bundestagswahl durchzukriegen. Und das ruft natürlich gewisse Fragen auf, warum da plötzlich so eine Hektik am Start ist. Diese Flieger müssen von den USA akzeptiert werden, von dem US-Verteidigungsministerium. Und das ist ja so ein Knackpunkt. Genau, also tatsächlich ist es so, die Bundesregierung behauptet immer, die nukleare Teilhabe würde Deutschland Einflussmöglichkeiten geben. Es ist tatsächlich so, dass ohne die USA die deutschen Atomwaffen nicht abgefeuert werden könnten oder an den Start gebracht werden könnten, aber Deutschland auch zustimmen müsste, das ist richtig. Andererseits haben die USA aber zum Beispiel jetzt auch neue auf U-Booten stationierte Atomwaffen, die sie ins Feld bringen könnten in Europa. Das heißt, sie sind nicht zwingend auf diese Waffen angewiesen und damit ist eigentlich auch das, was immer von deutscher Seite behauptet wurde, dass es große Mitspracherechte auf die US-Nuklearpolitik in Europa geben würde, ist eigentlich hinfällig, weil die USA auch Alternativen dazu hat. Also es gibt eigentlich keine, auch sagen wir mal, in der Logik derjenigen, die die Fans von dieser Teilhabe und von Atomwaffen sind, gibt es eigentlich keine richtige Begründung, unbedingt daran teilhaben zu wollen, außer irgendeine, wie auch immer verstandene, Bündnissolidarität oder sonst was zu den USA. Das hat ja eigentlich dazu geführt, dass diese nukleare Teilhabe auch in der Bundesregierung in Frage gestellt wurde, mal kurzzeitig letztes Jahr, ne? Ja, also sagen wir mal, in der Bundesregierung ist glaube ich, der falsche Begriff. Zu optimistisch, in der SPD, in der CDU ist es völlig unumstritten, völlig. In der CDU teilt sich es allenfalls unter denen, die für die Beschaffung oder Europäisierung von französischen Atomwaffen sind oder sowas. Aber tatsächlich in der SPD gab es einigen Widerstand gegen die Teilhabe und auch eben gegen den Beschluss, eine Tornado-Nachfolge durchzudrücken. Da haben sich, muss man aber auch wissen, dass da zwischen den SPD-Militärpolitikern und der SPD-Führung auch zum Teil sehr große Unterschiede bestanden. Es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten, wenn versucht werden sollte, diese Tornados noch vor der Bundestagswahl durch den Bundestag zu kriegen, wie die SPD sich da positioniert und wie so ein Thema womöglich in den Wahlkampf reinspielt. Meine Vermutung ist ja, dass die CDU, CSU, dass sie optimistisch sind, irgendwie die SPD da auf Linie zu bringen und sich tatsächlich noch unsicherer sind, ob die Grünen, das ist ja die wahrscheinlichste Konstellation Schwarz-Grün nach der Bundestagswahl, ob die Grünen nicht tatsächlich zu große Unsicherheitsfaktor sind, dass man es nach den Bundestagswahlen womöglich noch schlechter durchkriegt. Aber auch in Grünen gibt es gerade relativ starke Debatten. Da ist einerseits das grüne Grundsatzprogramm vom November 2020, wo klar gesagt wird, dass man eigentlich aus der nuklearen Teilhabe aussteigen wollte oder will. Und auf der anderen Seite gibt es aber gerade eine heftige grünen-interne Debatte, wo beispielsweise jetzt der grüne Haushaltspolitiker Lindner irgendwie gemeint hatte, ja klar will man aus der nuklearen Teilhabe aussteigen, aber vor 2030 oder 2035, sprich wenn wir wieder aus Regierungsverantwortung wahrscheinlich draußen sind, muss man da gar nicht glauben, dass das passieren könne. Und aus der Böll-Stiftung kam vor wenigen Tagen auch so ein flammendes Plädoyer von der Vorständin, einer von zwei Vorständinnen, Ellen Überscheer, für einen Beibehalt der nuklearen Teilhabe. Also auch da ist natürlich gerade ziemlich viel am Gären und aus Unionsseite wurde jetzt relativ deutlich auch irgendwie gegenüber den Grünen schon signalisiert, dass die Akzeptanz der nuklearen Teilhabe, die Akzeptanz damit von US-Atomwaffen auf deutschem Boden und deren Einplanung in atomare Kriegsszenarien ja eine nicht verhandelbare Bedingung für eine schwarz-grüne Koalition nach den Bundestagswahlen wäre. Wird spannend sein, in Anführungszeichen zu beobachten, wie diese Debatte weitergeht und ob es den Grünen einmal mehr gelingen wird, in so einer zentralen Frage eigentlich umzufallen. Das muss man, glaube ich, für uns aus friedens- und antimilitaristischer Sicht einfach jetzt die nächsten Monate auch ziemlich intensiv beobachten. Und von da ist natürlich dieser Vertrag, der jetzt in Kraft getreten ist, ein ganz schöner Stolperstein eigentlich. Ja, zumal die Grünen selber eigentlich auch gesagt hatten, ihre Programmatik ist, dass Deutschland diesem Vertrag beitreten soll. muss man eben dann abwarten, was geschehen würde, auch nach einer Bundestagswahl etc. Ich meine, Programmatik steht auf dem Papier und Papier ist auch schnell geschreddert. Aber es ist zumindest dann tatsächlich auch wiederum eine Möglichkeit, die Grünen im Nachhinein beim Wort zu nehmen, was sie da eigentlich mal ursprünglich zugesagt hatten, was ihre Positionen waren. Und allein dafür hat der Vertrag natürlich seine Berechtigung.